Chihuahua. Als sich die Morgensonne über Afrika erhob, eilten alle Tiere des geweihten Landes einem einzigen Punkt zu. Elefanten stampften durch den Morgennebel, Flamingos flogen auf und Zebras trotteten über das grüne Gras der Savanne. Von Geburt an beginnt das Erlebnis. Wenn wir uns zur Sonne drehen, es gibt mehr zu sehen, als man je sehen kann. Mehr zu tun, so viel mehr zu verstehen. Das Leben hier ist ein Wunder. Alles neu, alles endlos und weit. Und die Sonne zieht leis ihren goldenen Kreis, führt groß und klein in die Ewigkeit und im ewigen Kreis dreht sich unser Leben dem Gesetz der Natur. Sind wir gewahr? Die Sonne stieg höher, bis ein riesiger Felsen im hellen Morgenlicht stand. Dies war der Königsfelsen, das Zuhause von König Mufasa und seiner schönen Frau Königin Sarabi. An diesem Morgen versammelten sich alle Tiere bei dem Felsen, um die Geburt des kleinen Thronfolgers Simba zu ehren. Ein weiser alter Pavian, Rafiki genannt, humpelte aus der Menge hervor und umarmte Mufasa. Dann knackte er einen Flaschenkürbis, tauchte seinen Finger hinein und machte ein Zeichen auf Simbas Stirn. Als er mit dem Ritual fertig war, hob er den zukünftigen König vorsichtig hoch, sodass alle Tiere ihn sehen konnten. Und in der Zeremonie ging nun zu Ende und Mufasas Berater Sasu flog über den Königsfelsen zu der Höhle von Scar, dem Bruder des Königs. Ich soll ankündigen, dass König Mufasa auf dem Weg hierher ist. Also hoffentlich kannst du erklären, wieso du die Zeremonie heute Morgen verpasst hast. Die Welt ist so ungerecht, nicht wahr? Zu mir auch, denn ich werde niemals König sein. Plötzlich schnappte Scar sich Sasu und wollte ihn gerade fressen, als Mufasa am Eingang der Höhle erschien. Spuck ihn aus. Perfektes Timing, Majestät. Siehe da, mein großer Bruder geruht sich herabzulassen, um sich unter das Fußvolk zu mischen. Sarabi und ich haben dich bei der Verkündung von Simbas Geburt vermisst. War das etwa heute? Oh, wie ungehobelt von mir. Das muss mir glatt entfallen sein. Nun ja, du bist schon tief genug gefallen. Aber als Bruder des Königs hast du eigentlich in der ersten Reihe zu stehen. Eigentlich stand ich an erster Stelle, bis die kleine Nervensäge geboren wurde. Diese Nervensäge ist mein Sohn und dein zukünftiger König. Oh, ich muss meinen Hufknicks üben. Scar schob sich an Mufasa vorbei und näherte sich dem Eingang der Höhle. Wage es ja nicht, mir den Rücken zu kehren. Nun nicht doch, Mufasa. Pass lieber auf, dass du mir nicht den Rücken kehrst. Soll das eine Drohung sein? Bruder, nicht mal im Traum könnte ich dich bedrohen. Innerhalb kurzer Zeit war aus Simba ein gesundes, verspieltes Löwenjunges geworden. An einem Morgen kletterten er und Mufasa zu der Spitze des Königsfelsens. Während sie den Sonnenaufgang bewunderten, machte Mufasa Simba auf die goldenen Strahlen aufmerksam, die auf das geweihte Land fielen. Hier, Simba, das ist unser Königreich. Alles, was das Licht berührt. Wow! Die Herrschaft eines Königs geht auf und unter wie die Sonne. Eines Tages, Simba, geht die Sonne meiner Herrschaft auch unter und geht mit dir als neuer König wieder auf. Dann gehört mir das alles? Alles. Alles, was das Licht berührt. Und was ist mit dem schattigen Land dort drüben? Das liegt jenseits unserer Grenze. Du darfst nie dorthin, Simba. Aber ich dachte, ein König darf alles machen, was er will. Doch, es gehört mehr dazu, König zu sein, als nur seinen Willen durchzusetzen. Noch mehr? Oh, Simba. Alles, was du siehst, lebt in einem empfindlichen Gleichgewicht zusammen. Als König musst du ein Gespür dafür haben und alle Geschöpfe respektieren, von der winzigen Ameise bis hin zur graziösen Antilope. Aber wir fressen die Antilopen doch. Sicher, Simba, aber lass mich erklären. Wenn wir sterben, werden unsere Körper zu Gras und die Antilopen fressen das Gras. Und somit sind wir alle eins im ewigen Kreis des Lebens. Simba hörte aufmerksam allem zu, was ihm sein Vater erzählte. Auf dem Weg hinab traf er seinen Onkel, Scar. Hey, Onkel Scar, weißt du was? Ich weiß, dass ich harte Spiele verabscheue. Ich werde mal König vom geweihten Land. Ui, toll. Mein Papa hat mir eben das ganze Königreich gezeigt. Und eines Tages herrsche ich über alles. Ja, vergib mir, wenn ich vor Freude nicht in die Luft springe. Ich hab's im Kreuz, weißt du. Hey, Onkel Scar. Wenn ich König bin, was bist denn dann du? Der böse Onkel? Du bist so schräg. Schräg ist noch gar kein Ausdruck. So, dein Vater hat dir das ganze Königreich gezeigt. Jeden Winkel. Aber bestimmt nicht die nördliche Grenze und was sich hinter den Hügeln verbirgt. Nein, die nicht. Er hat's mir verboten. Und damit hat er vollkommen recht. Es ist viel zu gefährlich. Nur die mutigsten Löwen wagen sich dorthin. Ich bin auch mutig. Was ist so leid es mir tut, Simba, ich darf's dir nicht verraten. Warum nicht? Simba, Simba, ich will doch nur, dass dir nichts widerfährt. Du bist doch mein kleiner Lieblingsneffe. Tja, ja klar, ich bin ja auch dein einziger Neffe. Gerade deshalb sollte man dich mit Samtpfötchen anfassen. Auf einem Elefantenfriedhof hat ein junger Prinz nichts zu suchen. Ups. Ein Elefanten was? Cool. Oh nein, ich plappermaul. Nun ja, früher oder später hättest du ihn sowieso gefunden. Du bist doch ein so cleveres Bürschchen. Oh, tu mir aber den Gefallen. Versprich mir, dass du dich fernhältst von diesem schrecklichen Ort. Kein Problem. Das ist ein braver Junge. Los, geh jetzt schön spielen. Und vergiss nicht, das bleibt unser kleines Geheimnis. Simba rannte nach Hause, so schnell er konnte. Er wollte zu seiner besten Freundin, Nala. Sie war bei ihrer Mutter und der Königin Sarabi. Hallo Nala. Hallo Simba. Komm mit, ich weiß nämlich einen ganz tollen Ort. Simba, du siehst doch, dass ich gerade bade. Und du bist jetzt auch dran. Mama! Simbas Mutter leckte ihm zärtlich das Gesicht ab. Mama, du versaust mir meine Mähne. Genug, ich bin jetzt sauber. Können wir endlich gehen? Wo geht's diesmal hin? Wenn's blöd ist, bleib ich lieber hier. Nein, es ist wirklich cool. Und wo soll sich dieser coole Ort befinden? Oh, so. Unten am Wasserloch. Am Wasserloch? Wieso ist auf einmal das Wasserloch so cool? Das zeige ich dir, wenn wir da sind. Oh. Mama, darf ich Simba begleiten? Was meinst du, Sarabi? Nun. Bitte! Also von mir aus? Ja! Aber nur, wenn Zazu euch begleitet. Nein, doch nicht Zazu! Simba und Nala rannten schnell über das geweihte Land. Sie wollten ihren Babysitter loswerden. Als Zazu sie einholte, flüsterten sie gerade miteinander. Dann gehen wir zum Elefanten. Oh, was für ein hübsches Paar. Zwei kleine Blüten in der Savanne, die sich romantisch entfalten. Eure Eltern werden begeistert sein, da ihr sowieso so gut wie verlobt seid. Für was? Verlobt, füreinander bestimmt, einander versprochen. Meinst du? Eines Tages werdet ihr beide heiraten. Ich kann sie nicht heiraten. Wir sind doch Freunde. Ja, sowas geht doch nicht. Nun, ich will euch den Spaß nicht verderben, meine kleinen Turteltäubchen. Aber ihr habt keine Wahl. Es ist von Generation zu Generation Tradition. Naja, bin ich erstmal König, wird sie sofort abgeschafft. Nicht, solange ich bei dir bin. Dann bist du eben gefeuert. Hättest du wohl gern, aber nur der König hat das Recht dazu. Er ist aber der zukünftige König. Ja, also musst du tun, was ich dir sage. Ich muss noch gar nichts tun. Und wenn du dich weiter so benimmst, fürchte ich, dass aus dir ein besonders bedauerlicher König wird. Das sehe ich aber ganz anders. Als König wäre ich super stark, ein wirklich hohes Tier. Nun, als König wärst du noch recht kahl, die Haare fehlen dir. Die lange Mähne ist ein Wunsch, den ich mir noch erfüll. Bis dann trage ich die Nase hoch und übe mein Gebrüll. Bist du viel zu klein? Oh, ich will jetzt gleich König sein. Du hast noch einen langen Weg vor dir, kleiner Prinz, wenn du jetzt denkst. Nie und nimmer tu dies. Als ich das sagte, nimmer du das. Was ich meinte war. Nimmer hör auf. Du scheinst dich zu begreifen. Hör dass, mal. Na, hör mal. Immer frei in voller Fahrt. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Frei. Weiß. Nun höre endlich zu! Ich brauch keinen Rat von einem Schnabelmasasu. Und wenn das Königshaus sich so entwickelt, will ich raus! Raus aus allem, raus aus Afrika, ich wandre lieber aus! Dein Vater würde sowas nie verzeihen. Oh, ich will jetzt gleich König sein! Auf mich und sieht auf meine Zukunft. Na, und? Wir singen alle Tiere groß und klein. Und alles, was da feucht und leuchtet ein. Wir sind verwirrt, mein König, er allein. Oh, ich will jetzt gleich König sein. Oh, ich will jetzt gleich König sein. Oh, ich will den Hornschnabel loszuwerden, rannten Simba und Nala durch die Herden, bis Zazu schließlich von einigen Affen in einem Baum eingefangen wurde. Fantastisch, es hat geklappt. Jetzt sind wir ihn los, weil ich ein Genie bin. Simba griff Nala spielerisch an, aber er wurde nicht so leicht mit ihr fertig. Ohne Anstrengung rollte sie Simba auf den Rücken und nagelte ihn fest. Dann rollten sie übermütig einen Abhang hinab und landeten in einem Friedhof voller Elefantenknochen. Wir sind da. Das ist der Friedhof. Wow. Wir könnten richtig Ärger bekommen. Ich weiß. Komm mit, wir stürzen uns ins Abenteuer. Doch ehe sich die beiden Löwenkinder orientieren konnten, hatte Zazu sie eingeholt. Ihr stürzt euch nur ins Verderben, also stürzt auf und davon. Du schon wieder? Wir haben schon längst die Grenzen des geweihten Landes überschritten. Sieh nur, Bananenschnabel hat Angst. Für dich heiße ich immer noch Baron Bananenschnabel, Freundchen. Und im Augenblick schweben wir alle in extrem großer Gefahr. Gefahr? Ha! Ich hab keine Angst vor Gefahr. Hörst du mich, Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht. Plötzlich kamen drei Hyänen aus den Augenhöhlen eines Elefantenschädels geschlichen. Nanu, Nana, Banzai, was haben wir denn da? Kein Schimmer, Shenzi. Was meinst du, Ed? Ja, dasselbe habe ich auch gerade gedacht. Diese drei sind aber ziemlich dreist. Aber nur aus Versehen, das kann ich versichern. Ein kleiner Navigationsfehler. Zazu wollte die beiden Löwenjungen in Sicherheit bringen. Aber Shenzi schlug nach seinen Schwanzfedern und hielt ihn fest. So eilig, wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr zum Essen bleibt. Ja, wir haben euch nämlich zum Fressen gern. Nein, das mag ich aber auch an. Wie wär's mit Löwenmaul? Gut, was? Simba und Nala versuchten, sich in einem Elefantenskelett zu verstecken. Aber als die Mürbenknochen brachen, waren sie hinter den Rippen gefangen. Die Hyänen fanden sie, schlichen um die Knochen herum und leckten sich die Lippen. Plötzlich erschien Mufasa und zerstreute die Hyänen mit einem einzigen Schlag seiner riesigen Tatze. Hey, bitte, wir gehen uns! Ruhe! Jetzt sind wir auch ganz bestimmt ruhig. Ich hab. Wir bereuen es ja schon. Wagt es nie wieder, meinem Sohn zu nahe zu kommen. Das ist dein Ach Sohn. So, dein Sohn. Hast du das geschnallt? Nein, wie? Ich? Ich hatte keine Ahnung davon. Du etwa? Tschüssi. Die verängstigten Hyänen rannten fort und Mufasa befahl Sasu, Nala wieder nach Hause zu bringen. Dann marschierten Mufasa und Simba zurück über die Savanne. Und lange Zeit schwiegen sie. Die Sterne standen schon am Himmel. Und schließlich sprach Mufasa: Simba, du hast mich zutiefst enttäuscht. Ich weiß. Du könntest tot sein. Du gehorchst mir nicht und das mit Absicht. Und noch dazu hast du Nala in Gefahr gebracht. Ich wollte doch nur so mutig sein wie du. Ich bin nur mutig, wenn ich es sein muss. Simba, um mutig zu sein, muss man sich nicht immer in Gefahr stürzen. Aber du hast nie vor etwas Angst. Heute hatte ich Angst. Ehrlich? Ja, ich hätte dich verlieren können. Oh, also bekommen sogar Könige Angst, hä? Komm her, du! Oh nein, nein, nein! Hab ich dich! Ja. Papa? Hm? Wir sind Kumpels, richtig? Richtig. Wir bleiben auch immer zusammen, richtig? Simba, mein Vater hat mir etwas sehr Wichtiges anvertraut. Sieh hoch zu den Sternen. Die großen Könige der Vergangenheit sehen von dort auf uns herab. Wirklich? Ja. Und wenn du dich einsam fühlst, denk immer daran, dass diese Könige dir den Weg weisen werden. Und ich auch. In der Hyänenhöhle waren Bansai, Shensi und Ed damit beschäftigt, ihre Wunden zu lecken. Wenn es diese blöden Löwen nicht gäbe, würden wir hier den Laden schmeißen. Ja, Mann, ich hasse Löwen. So protzig. Und haarig. Und stinkig. Und Mann, sind sie hässlich. Ganz so schlimm sind wir Löwen auch wieder nicht. Plötzlich erschien Scar auf einem Felsvorsprung. Ach, Scar, du bist nur... Wir hatten schon Angst, es könnte jemand Wichtiges sein. Hey, Scar, hast du was zu fressen dabei? Hä? Fressi. Eigentlich habt ihr das gar nicht verdient. Scar warf ihnen ein Stück Fleisch zu. Ich hab euch diese Löwenkinder praktisch zum Geschenk gemacht, aber nicht mal die habt ihr beseitigen können. Weißt du, Scar, es war ja nicht so, als ob sie alleine da waren. Ja, was hätten wir tun sollen? Mufasa töten? Erraten. Tolle Idee, wir brauchen schon einen König. Niemand, la la la la la. Idioten, es wird einen König geben. Aber du hast doch... Ich werde König sein. Haltet zu mir. Und ihr werdet nie wieder Hunger leiden. Ja! Am nächsten Tag lud Scar Simba ein, mit ihm die Schlucht zu erforschen. Du wartest hier. Dein Vater hat nämlich eine wundervolle Überraschung für dich. Toll, was ist es? Wenn ich's dir sagen würde, wäre es ja keine Überraschung mehr, nicht wahr? Aber ich kann ja so tun, als wäre ich überrascht. Hohoho, du bist ein so ungezogener Bengel. Ach bitte, Onkel Scar. Nein. Das betrifft nur dich und deinen Papi. Du bleibst hier auf dem Felsen. Wir wollen doch nicht, dass dir so ein Malheur passiert wie neulich bei den Hyänen. Du hast davon gehört? Simba, davon haben doch alle gehört. Wirklich? Oh ja. Hey, Onkel Scar, ist es eine schöne Überraschung? Simba, sie ist zum Sterben schön. Während Simba geduldig auf die Überraschung seines Vaters wartete, schlich Scar sich heimlich davon und gab den Hyänen das Zeichen, eine Panik in der Gnu-Herde auszulösen. Als Simba die Herde auf sich zudonnern sah, rannte er um sein Leben. Oben, am Rande der Schlucht, bemerkte Sasu die Staubwolke. Er wandte sich an Mufasa. Seht nur, Hoheit, die Herde ist in Bewegung. So. Mufasa! Mufasa, die Herde! Sie ist in Panik! In der Schlucht! Simba ist dort unten! Simba? Mufasa rannte los, um Simba zu retten. Er sah, dass er sich an einen Ast klammerte. Gerade als der Ast unter seinem Gewicht zu brechen drohte, stürzte Mufasa sich in die Schlucht und bahnte sich einen Weg durch die in Panik geratenen Gnus. Als die Herde fast den schwankenden Ast erreicht hatte, packte Mufasa Simba und setzte ihn auf einen Felsvorsprung. Dann fiel Mufasa unter die Hufe der galoppierenden Gnus. Schwer verwundet versuchte Mufasa, einen Steilhang hinaufzuspringen. Aber der Fels bröckelte ab. Verzweifelt griff er nach oben und rief Scar zu, der über ihm stand. Scar! Bruder! Hilf mir! Scar fasste seinen Bruder, zog ihn zu sich und flüsterte in sein Ohr: Lang lebe der König! Dann ließ Scar ihn los und Mufasa fiel in die Schlucht. Von seinem Felsvorsprung aus sah Simba, wie sein Vater unter den donnernden Hufen verschwand. Später entdeckte Scar Simba, der weinend neben seinem toten Vater lag. Simba, was hast du getan? Die Herde hat mich überrascht und er wollte mich retten. Es ging alles so schnell. Ich wollte doch nicht, dass sowas passiert. Aber nein, natürlich wolltest du das nicht. Niemand, weißt du, niemand will, dass solche Dinge passieren. Aber der König ist tot. Und wenn du nicht gewesen wärst, würde er noch leben. Oh, was wird deine Mutter dazu sagen? Was soll ich jetzt tun? Lauf weg, Simba. Lauf. Lauf weit weg und komm nie mehr zurück. Simba lief, wie es ihm sein Onkel empfohlen hatte. Scar aber befahl den Hyänen, Simba zu folgen und ihm ein für allemal den Garaus zu machen. Als Simba merkte, dass er verfolgt wurde, versuchte er zu entkommen, aber die Hyänen schnitten ihm den Weg ab. Auswegslos sprang er von einem Felsvorsprung herab und landete in einem Dickicht. Die Hyänen beobachteten ihn, als er sich aus dem Dornbusch herausarbeitete und über die Savanne rannte. Hey, da läuft er da hinten! Na, dann hol ihn dir! Mich kriegen keine 10 Zebras da rein! Oder willst du etwa, dass ich so aussehe wie du, Kaktuspo? Aber wir sollen ihn doch umbringen! Ach, da draußen ist er sowieso schon so gut wie tot. Und falls er zurückkommt, töten wir ihn. Ja! Hörst du das? Wenn du zurückkommst, töten wir dich! Töten wir dich! Simba stand allein am Rande eines großen Graslandes. Schwitzend und müde kämpfte er sich durch einen großen Sandsturm. Von Hunger und Durst erschöpft verlor er schließlich das Bewusstsein. Als die Geier schon über ihm kreisten, fand ihn ein gutherziges Warzenschwein namens Pumba. Dessen treuer Kumpel Timon, ein geschwätziges Erdmännchen, trat vorsichtig näher. Hm, also gut, wen haben wir denn da? Oh nein, ein Löwe! Lauf, Pumba, mach schon! Hey, Timon, es ist nur ein kleiner Löwe. Schau ihn dir an. Er ist so lieb und so allein. Sollen wir ihn behalten? Pumba, spinnst du? Wir reden hier von einem Löwen-Löwen-Fressen-Typen wie uns. Aber er ist so klein. Pumba schleppte Simba in den Schatten und seine Augen öffneten sich. Alles klar, Kleiner? Ich glaub schon. Du könntest tot sein. Ich hab dich gerettet. Naja, Pumba hat geholfen. Ein bisschen. Vielen Dank für eure Hilfe. Hey, wo willst du hin? Nirgendwo. Ah, du bist ein Außenseiter. Na, großartig, wir auch. Was hast du angestellt? Etwas Furchtbares, aber ich will gar nicht darüber reden. Gut, wir wollen auch nichts darüber hören. Weißt du, Kleiner, mein Kumpel Timon pflegt in solchen Zeiten immer zu sagen, man muss seinen Hintern in die Vergangenheit bringen. Nein, nein, nein. Das heißt? Amateur. Es heißt, man muss seine Vergangenheit hinter sich bringen. Sprich mir jetzt nach. Hakuna Matata. Was? Hakuna Matata. Es heißt, keine Sorgen. Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata. Gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Hakuna Matata? Ja, wir leben danach. Aber wieso? Weil es danach immer viel schöner ist als vorher. Weißt du, Kleiner, diese zwei Worte lösen all deine Probleme. Genau, nimm Pumba zum Beispiel. Auch er war ein kleines Schwein. Auch ich war ein kleines Schwein. Bravo. Grazie. Ein Fluch, sein Geruch war ja kein lieblicher Duft. Er musste nur was fressen, schon kam dicke Luft. Ich bin trotz allen Muts ein Sensibelchen. Es tat weh, als die anderen flüchteten. Und oh, die Qual! Was für eine Qual! Sie war katastrophal! Nein, so ein Skandal! Das ewige Hupen! Sag's uns doch mal! Von dem ständigen... Pumba, doch nicht vor den Kindern! Oh, Entschuldigung. Hakuna Matata, diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata, gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Yeah, leg los, Kleiner. Keiner nennt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Und Timon nahm Simba bei sich auf. Und Simba blieb lange Jahre hindurch im Dschungel, bis er ein ausgewachsener Löwe war. Aber dann bekam er Heimweh. Eines Nachts waren er, Pumba und Timon beim Sterne gucken. Timon? Ja? Hast du dich jemals gefragt, was diese leuchtenden Pünktchen da oben sind? Pumba, ich muss nicht fragen. Ich weiß es. Oh, was sind sie? Na, Glühwürmchen. Glühwürmchen, die da oben feststecken auf diesem großen blau-schwarzen Ding. Oh, echt? Ich dachte immer, das wären Kugeln aus Gas, die in Milliarden Kilometer Entfernung verglühen. Pumba, bei dir besteht alles aus Gas. Simba, was sagst du dazu? Nun, ich weiß sowas nicht. Ich weiß es nicht. Oh, komm schon, sag, sag, sag, sag. Nein. Komm schon, jetzt bist du dran. Sag. Sag. Mir hat mal jemand erzählt, dass die großen Könige der Vergangenheit da oben sind und auf uns aufpassen. Wo hast du denn die Geschichte her? Welches Blöde hat denn das erfunden? Ja, ziemlich dumm, ne? Oh, ich lach mich doch. Ja. Aber später in dieser Nacht sah Simba zu den Sternen hoch und fragte sich, ob das, was ihm sein Vater gesagt hatte, wirklich die Wahrheit sei. Am nächsten Tag schlenderten Timon und Pumba am Rand des Dschungels entlang und trafen im Gehölz auf eine junge Löwin. Sie rannten weg, aber die Löwin blieb ihnen auf den Fersen. Simba eilte zu ihrer Hilfe herbei und griff die Löwin an, während Timon aufgeregt zusah. Pumba! Pumba! Pumba! Pumba! Was ist los? Sie will mich auffressen! Hä? Wow. Immer muss ich dich retten! Immer geht's um deinen... Hier, reiß sie in Stücke! Geh ihr an die Gurgel! An die Gurgel! Siehst du, ich hab dir doch gesagt, der Junge ist praktisch! In diesem Moment rollte die Löwin Simba auf den Rücken und nagelte ihn fest. Und da glaubte Simba, sie zu erkennen. Nala? Bist du's wirklich? Wer bist du? Ich bin's. Simba. Simba? Was machst du? Wow! Du hast gesteckt! Oh toll, ich meine, ich freue mich so, dich zu sehen. Hey, ich freu mich, was geht dir eigentlich vor? Was machst du denn hier? Was soll das heißen? Was machst du denn hier? Zum Donnerwetter nochmal, was geht dir vor? Timon, das ist Nala. Wir sind die besten Freunde. Freunde? Ja. Hey, Pumba, komm mal her. Hm? Nala, das ist Pumba. Pumba, Nala. Ich kann's kaum erwarten, den anderen zu erzählen, dass du hier bist. Und deine Mutter? Wie wird sie reagieren? Sie soll es gar nicht erfahren. Niemand soll es erfahren. Natürlich sollen sie. Sie glauben alle, du bist tot. Ich und tot? Ja. Scar hat uns alles über die Schlucht erzählt. Hat er das? Was hat er euch denn noch erzählt? Was spielt das für eine Rolle? Du lebst. Und das bedeutet, dass du der König bist. König? Pff, Gnädigste, da hast du aber auf den falschen Löwen gesetzt. Der König? Ich liege dir zu Pfoten. Hör auf damit. Ich liege dir zu Füßen, nicht zu Pfoten. Und lass das. Er ist doch nicht der König. Oder? Nein. Simba. Nein, ich bin nicht der König. Ich sollte König werden, aber das ist schon sehr lange her. Also nochmal von vorne. Du bist der König? Ohne uns ein Wörtchen zu sagen? Ich bin aber immer noch der Gleiche. Timon und Pumba versuchten, sich mit den Tatsachen zu versöhnen, während Simba und Nala miteinander sprachen. Während Nala ihn ansah, füllten sich ihre Augen mit Tränen. Unterdessen lauschten Timon und Pumba hinter einem Farn. Was? Was ist denn? Es ist, als wärst du wieder auferstanden. Du hast keine Ahnung, was das den anderen bedeuten wird. Was es mir bedeutet. Nala, schon gut. Du hast mir richtig gefehlt. Du hast mir auch gefehlt. Weißt du was, Pumba? Mir stinkt's. Oh, Entschuldigung. Nicht du, die zwei. Sie, er, alleine. Was hast du dagegen? Ich seh's jetzt schon kommen. Was? Sie ist das A und O. Wo? Sie werden sich verlieben, glaub es mir. Dann sind wir nur noch zwei. Oh. Die zärtliche Begegnung ist wie ein Zaubermann. Es ist ja so romantisch, aber das Desaster fängt erst an. Kann es wirklich Liebe sein? Im soften mit allem, was wir sind. es auch versteht. Sie will die Wahrheit, die Vergangenheit. Wer weiß, ob sie dann geht. Was will er nur verbergen? Er tut's die ganze Zeit. Warum will er kein König sein? Denn als König wär er wahr. Heute Nacht verliebt, kommen wir nicht drum rum. Die schöne Zeit der Unbekümmertheit ist um, mein Freund, wie nicht schön hier? Ja, schon, Simba. Aber trotzdem verstehe ich etwas nicht. Du warst doch die ganze Zeit am Leben. Warum bist du nicht zum Königsfelsen zurückgekommen? Nun, ich musste mal was alleine unternehmen. Mein eigenes Leben führen. Das habe ich auch und es ist toll. Wir hätten dich zu Hause dringend gebraucht. Niemand braucht mich. Doch, das tun wir. Du bist der König. Nala, begreif's doch, ich bin nicht der König. Scar ist König. Simba. Seinetwegen sind die Hyänen im geweihten Land. Was? Es ist alles zerstört. Es gibt nichts zu essen, zu trinken. Simba, wenn du nicht bald was unternimmst, werden alle verhungern. Hör zu! Glaubst du, du kannst hier einfach auftauchen und mein Leben umkrempeln? Du weißt nicht mal, was ich durchgemacht habe. Simba wollte nicht glauben, dass er Scar den Thron streitig machen könnte. Er stelzte davon und ging in den Dschungel. Bald darauf erschien Rafiki von seinen Gefühlen geleitet und suchte Simba auf. Als Simba Rafiki sah, war er verwirrt. Wer bist du? Die Frage ist, wer bist du? Ich wusste es mal. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Nun, ich weiß, wer du bist. Psst, komm her. Es ist ein Geheimnis. Asantes Guana, Match Banana, Wewe Nuguni. Ach, Schluss damit. Was willst du? Was soll das überhaupt heißen? Es heißt, dass du ein Affe bist. Und ich nicht. Ich fürchte, du bist ein bisschen durcheinander. Falsch! Hier ist nur einer durcheinander. Du weißt nicht mal, wer du bist. Oh, und du weißt es natürlich. Natürlich. Du bist Mufasas Junge. Überrascht? Hey, warte! Du kanntest meinen Vater? Wieder falsch. Ich kenne deinen Vater. Nimm's bitte nicht zu schwer. Aber er ist vor langer Zeit gestorben. Nein! Schon wieder falsch! Er lebt! Und ich werd's dir auch beweisen! Folge nur dem alten Rafiki, er kennt den Weg! Komm mit! Simba folgte Rafiki durch den dicht bewachsenen Dschungel, bis sie vor einem Teich standen, in dem man sich spiegeln konnte. Simba sah ins Wasser und sah einen Löwen. Das ist nicht mein Vater. Das ist nur mein Spiegelbild. Nein. Sieh näher hin. Das Wasser bewegte sich etwas. Und Simbas Spiegelbild verwandelte sich in das von Mufasa. Siehst du? Er lebt in dir. Dann geschah etwas Seltsames. Das Wasser bewegte sich noch einmal. Und Mufasas Spiegelbild zog hinauf in den gestirnten Himmel. Simba. Vater? Simba, du hast mich vergessen. Nein, das könnte ich nicht. Du hast vergessen, wer du bist und somit auch mich. Hör auf dein Herz, Simba. Du bist zu etwas anderem bestimmt. Du musst deinen Platz im ewigen Kreis einnehmen. Wie soll ich das machen? Ich bin nicht mehr derselbe. Vergiss niemals, wer du bist. Du bist mein Sohn und der wahre König. Du musst dich wieder daran erinnern. Nein, bitte, verlass mich nicht. Erinnere Vater! Mich. Erinnere verlass mich nicht. Durch die Worte seines Vaters ermutigt, beschloss Simba, zum Königsfelsen zurückzukehren und seine Stelle als rechtmäßiger König einzunehmen. Während er die weite Savanne überquerte, sammelten sich Gewitterwolken hinter ihm. Nala, Pumba und Timon folgten ihm in einiger Entfernung. Die Freunde hatten sich verschworen, ihm bei seinem Kampf zu helfen. Als sie das geweihte Land erreichten, war es öde und vertrocknet, wie Nala schon erzählt hatte. Scar, der von nichts ahnte, räkelte sich in seiner Höhle und kaute an einem Knochen. Sasu, sehr zerzaust, saß in einem Käfig von Zebrarippen. Plötzlich erschienen Shensi, Banzai und Ed. Sie flüsterten Scar etwas zu und er stand sofort auf. Sarabi! Erhobenen Hauptes ging Sarabi an den knurrenden Hyänen vorbei und stand vor Scar. Ja, Scar. Wo sind deine Löwinnen? Sie bringen keine Beute mehr nach Hause. Scar, es gibt keine Beute. Die Herden sind weitergezogen. Nein, ihr gebt euch einfach nicht genug Mühe. Es ist vorbei. Es ist nichts mehr übrig. Uns bleibt nur eine Wahl. Wir müssen den Königsfelsen verlassen. Wir gehen nirgendwo hin. Dann hast du uns zum Tode verurteilt. So sei es dann. Das kannst du nicht machen. Ich bin der König. Ich kann machen, was immer ich will. Wärst du ein halb so guter König wie Mufasa es war? Ich bin 10-mal so gut wie Mufasa es war. Im Licht eines plötzlichen Blitzstrahls erschien Simba auf dem Königsfelsen. Er griff Scar an, der sich ängstlich zurückzog. Simba blieb bei seiner Mutter stehen, die ihn zunächst nicht erkannte. Simba, du lebst? Wie ist das möglich? Das ist nicht wichtig. Ich bin zu Hause. Während die Hyänen sich hinter einen Felsen duckten, gewann Scar seine Fassung wieder. Simba! Oh, was für eine freudige Überraschung, du lebst noch! Nenn mir einen guten Grund, warum ich dich nicht in Stücke reißen soll, Simba! Das musst du verstehen, die überwältigenden Pflichten eines Königs sind nicht länger die deinen. Danke ab, Scar! Oh, ja nun, mit Freude natürlich. Es gibt da aber ein klitzekleines Problem. Sieh nach oben. In diesem Augenblick griffen die Hyänen Simba an. Er versuchte verzweifelt, sich ihrer zu erwehren, aber er wurde in die gefährliche Nähe des Abgrunds gedrängt. Plötzlich schlug der Blitz ein und das trockene Gebüsch des geweihten Landes ging in Flammen auf. Oh, Simba, was hast du wieder angestellt? Aber Papi kann dich dieses Mal nicht mehr retten. Und jetzt weiß auch jeder, warum! Ah! Simba! Simba versuchte, sein Gleichgewicht zu bewahren, aber es war schwierig. Als er rücklings abrutschte, hielt er sich am Rande der Klippe fest. Simba wusste es nicht, doch er befand sich in genau derselben Stellung wie sein Vater, vor seinem Tod. Scar genoss den Augenblick. Wo habe ich das bloß schon mal gesehen? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Augenblick. Oh ja, ich erinnere mich. Genau so sah dein Vater nämlich kurz vor seinem Tode aus. Nun verrate ich dir mein kleines Geheimnis. Ich tötete Mufasa. Nein! Mörder! Mit großer Kraft gelang es Simba, sich über den Rand der Klippe hinaufzuziehen und Scar anzugreifen. Scar rief seine Hyänengarde, die wieder angriff. Aber Nala und die anderen Löwinnen mischten sich jetzt ein. Zusammen mit Pumba und Timon begannen sie zu stoßen und zu treten, bis sie die Hyänen in die Flucht schlugen. Scar machte sich los und rannte weg. Simba verfolgte seinen Onkel durch Rauch und Flammen. Dann stellte er ihn am Rande des Abgrunds. Mörder! Simba, Simba, bitte! Bitte hab Erbarmen, ich flehe dich an! Du verdienst es nicht, am Leben zu bleiben! Aber, Simba, ich gehöre doch zur Familie. Die wahren Feinde sind die Hyänen. Es ist alles ihre Schuld. Es war ihre Idee. Warum sollte ich dir glauben? Du hast mir mein Leben lang nur Lügen erzählt. Was hast du jetzt nur vor? Du wirst doch deinen eigenen Onkel nicht töten. Nein, Scar. Ich bin nicht wie du. Oh, Simba, danke schön. Du bist zu gütig. Ich mach's wieder gut, ich verspreche's. Sag mir, wie ich's dir beweisen soll. Sag's mir, ich tu alles. Lauf. Lauf weg, Scar. Und komm nie mehr zurück. Scar wollte sich davonschleichen. Doch dann plötzlich drehte er sich um Simba noch einmal anzugreifen. Simba reagierte schnell und warf Scar über den Rand des Königsfelsens. Simbas Onkel landete in einem Rest glimmender Asche, gerade als ein Rudel Hyänen durch die Flammen auf ihn zulief. Ah, meine Freunde. Freunde? Hat er nicht eben noch gesagt, wir wären die Feinde? Ja, so habe ich es auch verstanden. Ed? Nein, nicht doch. Lass mich erklären. Nein, ihr versteht es falsch. Nein, ich meinte doch nicht. Nein, ich hab doch nicht. Während die Hyänen Scar erledigten, fing es an zu regnen. Der Regen überschwemmte die vertrocknete Steppe und löschte die Flammen, die den Königsfelsen bedrohten. Nala und Sarabi begrüßten sich herzlich, während Timon, Pumba und Sasu erfreut zusahen. Dann hinkte Simba auf die Spitze des Königsfelsens und überblickte sein Königreich. Nach kurzer Zeit war der Königsfelsen wie früher. Die Bäume blühten und alle Tiere kehrten zurück. Von der Spitze des Königsfelsens überblickte Simba sein Königreich. Dann sah er auf Rafiki, Sarabi und Nala, die ihr neugeborenes Junges behütete. Mit all ihren Freunden, mit Sasu, Pumba und Timon, begingen sie ein neues Freudenfest des Lebens. Rafiki träufelte etwas von seinem Flaschenkürbis auf das Junge, trug es zum Rande des Königsfelsens und hielt es hoch, sodass das ganze Königreich es sehen konnte.